Alles und Dank gebührt Allah. Wir danken dir, Allah. Wir danken dir vielmals. Wir danken dir die Schwere des Himmels und der Erde. Es gibt kein Hindernis für das, was du uns gibst. Und es gibt kein Hindernis für das, was du uns gibst. Wir danken dir, bis du zufrieden mit uns bist. Und wir danken dir, wenn du mit uns zufrieden bist. Und wir danken dir für alles andere auch. Wir danken dir vielmals, O Allah. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Er ist der Einzige. Ihm gehört das Königreich der Erde und der Himmel. Und er ist der Allweise und er ist zu allem fähig und mächtig. Und ich bezeuge, dass es keinen Prophet und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und Prophet ist und sein Auserwählter von den Menschen, dass er die Botschaft verkündet hat und dass er die Umma, dass er die Gemeinschaft zur Rechtleitung geführt hat. O Allah, Allahs Heil und Friede und Segen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und O Allah, sei zufrieden mit den Gefährten des Propheten und mit ihren Nachfolgern und mit allen Menschen. O meine lieben Brüder, ihr seid die Gäste des Barmherzigen, im Haus des Barmherzigen, ihr seid die Lieben des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Seid rechtgeleitet, insha'Allah, und möge Allah euch zum Paradies führen. Wir werden das fortführen, was die Namen, die heiligen und gesegneten Namen Allah subhanahu wa ta'ala angeht, was wir bereits erwähnt haben, was den Namen Allah subhanahu wa ta'ala angeht, der Ewige und das Testament des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er gestorben ist oder bevor er gestorben ist. Und das letzte Testament des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, bevor er gestorben ist, war das Gebet und der Befehl der Menschen, sich an dem Gebet festzuhalten. Und wir werden inshallah das alles fortführen. Wir werden einen Namen Allah subhanahu wa ta'ala aufführen, den viele Menschen nicht kennen, der Fattah, derjenige, der Eröffnende. Ist eine Eigenschaft. Und öffnen ist natürlich das Gegenteil von schließen. Eine Tür zu öffnen ist das Gegenteil einer Tür zu schließen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns viele Verse erwähnt, in denen er über das Öffnen und der Eröffnenden und den Namen Allah subhanahu wa ta'ala, des Eröffnenden, spricht. Zunächst sagt Allah subhanahu wa ta'ala ungefähr im Koran: Allah wird zwischen uns einigen und er wird zwischen uns eröffnen, er wird zwischen uns mit Gerechtigkeit eröffnen und er ist der Alleröffnende. Und Allah subhanahu wa ta'ala eröffnet keinen Segen für den Menschen und es gibt keinen, der das schließen kann. Und Allah sagt ebenfalls ungefähr im Koran, und Allah hat die Schlüssel zum Öffnen des Verborgenen. Niemand kennt das Verborgene außer ihm. Die Gelehrten sagen in Bezug auf den Namen Allah subhanahu wa ta'ala al-Fattah, der Eröffnende, viele Bedeutungen. Sie werden einige dieser Aussagen interpretieren. Allah subhanahu wa ta'ala eröffnet dir möglicherweise eine Tür, die du nicht kennst oder die du nicht wolltest, weil er dich besser kennt als du dich selbst. Eine Tür, die du vielleicht nicht erwartet hast. Deswegen gibt es das Gebet der Istikhara, das Gebet der Rechtleitung, dass Allah dich rechtleitet, sodass Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Tür eröffnet, die du nicht erwartet hattest, die du vielleicht auch nicht wolltest. Aber er weiß, dass das das Richtige und das Gute ist für dich, für dein Diesseits und für dein Jenseits, für deine Zukunft und auch für deine Vergangenheit. Und vielleicht wird Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Tür schließen, die du vielleicht eigentlich wolltest. Aber ist es gut für dich, dass diese Tür geschlossen wurde? Stell dir mal vor, es gibt einen Kranken, möge Allah alle Kranken heilen, der dir viel wert ist, vielleicht dein Vater oder deine Mutter. Und der Arzt sagt zu ihm, gib ihm kein Fleisch zu essen. Oder gib ihm kein Spinat zu essen. Oder gib ihm keine Milch zu essen. Oder gib ihm sonst noch irgendwas nicht zu essen. Er hindert ihn an etwas, was er vielleicht mag. Aber er hindert ihn daran, weil es gut für ihn ist. Das heißt, er hindert ihn daran, weil er ihm das Gute wünscht. Er hindert ihn daran, der Arzt hindert ihn daran, etwas Bestimmtes zu essen, was er mag, aber weil es gut für ihn ist. Er hindert ihn daran, weil wenn er ihn nicht daran hindern würde, würde es ihm schaden, würde er weiter krank werden. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich vielleicht an etwas hindern, er wird eine Tür schließen. Aber weil es gut für dich ist. Möglicherweise kann es sein, dass wenn diese Tür offen bleibt, dass er dir etwas gibt, was du vielleicht eigentlich wolltest, dass es schlecht für dich ist. Es gibt Menschen, es gibt ein Hadith von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ungefähr, es gibt einige meiner Diener, wenn ich ihnen gebe, wenn ich ihnen Geld gebe, wenn ich ihnen Ruhm gebe, wenn ich ihnen Gesundheit gebe, dann werden sie Unheil stiften. Das ist die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er bestimmten Menschen etwas gibt und bestimmte Menschen von etwas hindert. Und es gibt manche meiner Diener, es gibt manche Diener Allahs, wenn ich sie alle machen würde, so würden sie in die Irre gehen. Deswegen gibt ihnen Allah subhanahu wa ta'ala Geld und Reichtum, damit sie weiterhin auf dem richtigen Weg bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala mag sein, dass er dich prüft mit einer bestimmten Sache. Aber diese Prüfung wird etwas Gutes für dich sein, weil Allah dich liebt, weil Allah der Erhabene dich liebt. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er jemanden mag, wenn er jemanden liebt, wenn Allah einen Menschen liebt, dann prüft er ihn, dann plagt er ihn mit bestimmten Sachen, die er vielleicht nicht mag. Vielleicht hindert dich Allah subhanahu wa ta'ala daran, dass du Lehrer an einer Universität wirst. Du willst gerne Lehrer werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala führt dich nicht diesen Weg, weil es nicht gut für dich ist. Ja, du wirst vielleicht die Prüfung nicht bestehen. Und vielleicht würdest du daraufhin die Schüler zu Unrecht führen. Das ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala dich daran hindert. Das heißt, Allah hindert dich an einer Sache, die für dich von Nutzen ist und für andere Menschen von Nutzen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Schlüssel des Verborgenen. Wer ist derjenige, der das Verborgene kennt? Nicht du bist es, sondern Allah subhanahu wa ta'ala kennt das Verborgene. Und aus diesem Grund gibt dir Allah bestimmte Sachen und hindert dich an bestimmten Sachen. Aus diesem Grund heißt der Islam in Bedeutung auf Hingebung. Wenn du Hingebung und dich voll und ganz Allah ergibst, musst du auch mit dem zufrieden sein, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat und was Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht gegeben hat. Es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas Gutes gibt, zum Beispiel Geld. Glaub nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir das Geld gibt, weil du es vielleicht verdienst. Stell dir mal vor, du betest nicht. Stell dir mal vor, du fastest nicht. Du tust kein Gutes. Und trotzdem gibt Allah subhanahu wa ta'ala dir Geld. Er gibt dir nicht das Geld, weil er dich liebt. Er gibt dir nicht das Geld, weil er dich liebt. Das heißt nicht, dass ein Gläubiger, der betet und fastet, wenn er ihn daran hindert, beispielsweise etwas zu bekommen, zum Beispiel Geld, das heißt nicht, dass er ihn nicht liebt, das heißt nicht, dass er ihn hasst, das ist eine Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer die Geheimnisse Allah subhanahu wa ta'ala kennt in Bezug auf Prüfungen, so ist das für ihn eine Erleichterung. Aus diesem Grund, wenn ein Mensch weit weg von Allah subhanahu wa ta'ala ist und er kennt Allah nicht und er kennt nicht die Weisheiten Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, du siehst, er ist reich, er hat Geld, er hat Kinder, er hat viele Geschäfte, er hat viele Frauen, scheidet sich mal von einer Frau und heiratet dann noch eine andere. Glaub nicht, dass es gut für ihn ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Geld gibt. Allah gibt ihm, was er will. Allah gibt ihm vom diesseitigen Leben, was er will. Allah sagt, und der Genuss des diesseitigen Lebens ist nur wenig in der ungefähren Bedeutung. Das heißt, wenn du dich von Allah abwendest, kann das sein, dass Allah dir alles gibt. Aber am Tag der Auferstehung wird es eine Abrechnung geben. An diesem Gericht gibt es keine Berufung. Es gibt niemanden, der dann sagt, okay, jetzt widerspreche ich diesem Urteil Allahs. Aus diesem Grund, liebe Brüder, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn eine Tür des Gutes eröffnet wurde, so soll er sie ausnutzen, denn er weiß nicht, wann sie wieder geschlossen wird. Deswegen sei vorsichtig, weil Allah subhanahu wa ta'ala dir Gutes gibt und dir die Türen des Guten öffnet, sei froh, sei vorsichtig und sei dankbar. Und du solltest wissen, wie du damit umgehst. Die Menschen, wenn sie Allah um Geld bitten, wenn sie Allah darum bitten, dass er sie reich macht, sie sagen ungefähr, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns reich macht und wenn Allah uns Geld gibt, werden wir Gutes tun. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gibt, was sie sollten, werden sie geizig sein und werden Schlechtes und Übles damit tun. Das heißt, sie sagen, oh Allah, gib uns Geld und Reichtum. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm von seinem Reichtum gibt, sind sie geizig und gierig und geben nicht von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Der Koran sagt, und wer gierig und geizig ist, der ist gegen sich selbst gierig. Das heißt, wenn er anderen Menschen nicht gibt, eigentlich ist es schlecht für ihn selber. Und deswegen solltest du wissen, dass es eine Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala gibt und dass er dich. Und im Koran heißt es ungefähr, diejenigen, die gierig und geizig sind, sollten nicht glauben, dass es gut für sie ist, dass sie den Menschen nicht von dem geben, was Allah ihnen gegeben hat, denn es ist schlecht für sie und am Tag der Auferstehung werden sie zur Rechenschaft dafür gezogen. Du siehst, du bist halt noch Geschäfte und Allah gibt dir viel von dem, was er am Reichtum und egal was für Geschäfte machst, du bist auch reich. Und du heiratest eine Reiche und du bekommst vieles von dem, was Allah dir gegeben hat. Und du machst vielleicht ein schlechtes Bild vom Islam. Allah öffnet dir alle Türen. Allah subhanahu wa ta'ala öffnet dir alles. Aber du solltest wissen, es gibt einen Tag der Abrechnung. Es gibt eine Abrechnung. Allah wird dich zur Rechenschaft ziehen. Aus diesem Grund solltest du vorsichtig sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Gutes gibt. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Gutes gibt, kann das auch eine Prüfung sein. Grundsätzlich ist es ja etwas Gutes, wenn Allah dir Geld gibt. Aber du solltest wissen, wie du damit umgehst. Aber wenn Allah dich prüft, kann es auch sein, dass es Gutes für dich ist. Deswegen solltest du immer dankbar sein für das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt. Der Eröffnende bedeutet, er ist derjenige, der dir gibt und er erwartet von dir auch nicht unbedingt. Er gibt dir, im Koran heißt es ungefähr, was Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen an Barmherzigkeit eröffnet. Barmherzigkeit kann Geld sein, kann in Gesundheit sein. So gibt es niemanden, der ihn daran hindert. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dir eine Tür schließt, und wenn du die Schlüssel hättest von Harun, der damals viel Geld hatte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas nicht geben will, so willst du es nicht bekommen. Du bist derjenige, der Allah braucht, nicht Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dich braucht. Derjenige, zwischen dem eine Eröffnung zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala ist. derjenige, dem Allah subhanahu wa ta'ala etwas gegeben hat. Deswegen solltest du immer nach Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Deswegen solltest du Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten. Wenn du in die Moschee gehst, wenn du in das Haus Allah subhanahu wa ta'ala gehst, solltest du sagen, im Namen Allahs. Und Allah sei in Friede auf seinen Propheten und Allah eröffne mir die Tore deiner Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala erwartet von dir nicht, dass du im Geld bittest oder in Gesundheit, denn es kann eine Prüfung, eine Fitna für dich sein, eine Versuchung. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erwartet von dir in erster Linie, dass du in seine Barmherzigkeit bittest. Barmherzigkeit kann bedeuten, dass er dir Geld gibt. Barmherzigkeit kann bedeuten, dass er dich auch anmacht, weil es gut für dich ist. Barmherzigkeit kann bedeuten, dass er dich prüft. Barmherzigkeit bedeutet, dass es das Beste ist für dich. Allah subhanahu wa ta'ala wird das Beste für dich aussuchen und wird es dir geben. Deswegen bitte Allah immer um seine Barmherzigkeit. Es gibt nichts Besseres als diese Tatsache. Es kann gut für dich sein und eine Barmherzigkeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich von Geld hindert. Es kann sein, dass wenn er dir Geld gibt, dass du Allah vergisst. Deswegen ist es die Barmherzigkeit Allahs, dass er dich daran hindert, dass du Geld bekommst. Es kann zum Beispiel sein, dass er dir erst später eine Frau gibt. Du wünschst dir das zu heiraten und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es dir erst später, aus einer ganz bestimmten Weisheit. Wenn du das Geheimnis Allah subhanahu wa ta'ala kennen würdest, würdest du ihm dankbar dafür sein. Aus diesem Grund, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Tür öffnet, eine Tür von seinen Türen öffnet, egal was es ist, so sei immer dankbar und sei immer zufrieden. Gib dir die Krankheit, so sei dankbar und sei sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir damit etwas Gutes geben will und sei sicher, dass er dich inshallah ins Paradies führen will, wenn du zufrieden damit bist. Am Tag des Erstehung wird derjenige gewählt werden, der am wenigsten Geld hatte, der am meisten Krankheit und Prüfungen hatte, der Mensch, der es am schlechtesten in dieser Welt ging, der kein Glück hatte. Am Tag der Erstehung, aber er war selbst. Aber er wird für einen Augenblick, für weniger als eine Sekunde ins Paradies getaucht und wird wieder rausgenommen. Und er wird gefragt, hast du jemals etwas Übles und Schlechtes in diesem Leben erlebt? Er wird sagen, ich habe nie etwas Schlechtes erlebt. Ein Augenblick im Paradies hat ihn alles Übel vergessen lassen. Ein Augenblick im Paradies hat ihn alles Schlechte auf dieser Welt vergessen. Es gibt Menschen, die waren reich und ihnen war der reichste Mensch, derjenige, der am meisten hatte, und er wird für einen Augenblick in die Hölle getaucht. Danach wird er gefragt, hast du jemals etwas Gutes gesehen? Er wird sagen, ich habe nie etwas Gutes gesehen. Eine Sekunde im Paradies, ein Augenblick, hat ihn alles Gute vergessen lassen, was er im diesseitigen Leben hatte. Ich wundere mich über einige junge Leute, die Probleme haben in ihrer Ehe. Und sie sind dann wütend auf ihre Ehefrauen. Und er sagt zu ihnen, du darfst nicht reden, so als wenn sie eine Sklavin bei ihm wäre. Vielleicht ging es ihr bei ihrem Vater besser als bei dir. Aber der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, dass die Sunna Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen solltest du deinen Zorn hüten und solltest wissen, wie du mit deinem Zorn umgehen kannst. Stell dir mal vor, du stirbst danach, nachdem du schlecht zu deiner Frau gewesen bist. Stell dir mal vor, was ist dann? Hast du etwas geändert? Besser ist es, wenn du ruhig bleibst und besser mit dem umgehst, was dir passiert. Denn ändern wird es sowieso nicht, ob du jetzt nahe bist oder nicht. Deswegen solltest du immer ruhig bleiben und immer zufrieden sein mit dem, was dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Auch wenn die anderen diejenigen sind, die Fehler machen. Und sei immer sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir das Gute geben wird und will. Manche Menschen beispielsweise mögen es nicht, wenn Allah ihnen Töchter gibt oder Mädchen als Kinder. Er heiratet und hat eine Töchter. Er ist unzufrieden damit. Und andere Menschen haben zum Beispiel keine Kinder und kriegen keine Kinder. Und dann geht er zu irgendwelchen Zauberern und versucht, dass sie ihm Kinder geben. Aber dabei ist es Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der ihm Kinder gibt. statt mit dem zufrieden zu sein, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und dann irgendwann mal, ganz plötzlich, gibt Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein Kind. Und stell dir vor, Allah gibt ihm eine Tochter, ein Mädchen. Was sagt er? Er sagt, oh, jetzt habe ich eine Tochter, jetzt habe ich ein Mädchen bekommen. Er ist unzufrieden. Deswegen sollten wir den Propheten sallallahu alaihi wa sallam als unser Beispiel haben und als unser Vorbild. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat selber Töchter und Mädchen. Und er hat uns beigebracht, dass wir zufrieden sein sollen mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Aus diesem Grund, beispielsweise in der damaligen arabischen Welt, zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wenn er eine Tochter bekommen hat, er ist schlecht gelaunt gewesen. Und so als wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm etwas Übles gegeben hätte. In einem Hadith heißt es, wenn jemand drei Töchter hat und er erzieht sie nach der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, dem garantiere ich das Paradies. Und einer der Sahaba, einer der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam fragte, wie ist es, wenn jemand einen zweiten Töchter hat und er erzieht sie nicht? Dann sagte er, er bekommt auch das Paradies. Und ein anderer Gefährte sagte, wie ist es, wenn ich nur eine Tochter habe und ich erziehe sie gut? Er sagte dann, er erzieht sallallahu alaihi wa sallam und er bekommt auch inshallah das Paradies. Stell dir mal vor, diese Tochter, die du bekommen hast, wird eine Tür zum Paradies für dich sein. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir einen Weg zum Paradies gibt, und er gibt dir weniger Geld, bist du unzufrieden? Nein, sei zufrieden damit. Warum solltest du damit unzufrieden sein? Es gibt das Paradies, verzichte auf ein wenig Geld und bekomme dafür das Paradies. Das ist nur eine Übergangszeit, das ist nur eine begrenzte Zeit. Deswegen solltest du wissen, dass die Schlüssel immer nur bei Allah subhanahu wa ta'ala sind. Es gibt ein Hadith zu diesem Thema. Ein Mensch, der gläubig ist, und wenn er im Grab ist, wird er gerufen werden. Kommen die Engel zu ihm. Jetzt ist die Frage, wer ist derjenige, der dich antworten lässt? Der dir die richtige Antworten gibt, der dich standhaft sein lässt. Wer ist das nicht? Ist es nicht Allah subhanahu wa ta'ala, der dich standhaft gelassen hat? Das heißt, wenn du geduldig bist in diesem Leben. Deswegen, im Grab wird dann gesagt, öffnet ihm ein Zimmer zum Paradies. Dieses Tor zum Paradies, wenn du dieses Tor zum Paradies siehst, wirst du sagen, oh Allah, lass die Stunde kommen. Lass die Abrechnung kommen, damit er ins Paradies kommt. Das heißt, er wird sich wünschen, dass alle Menschen sterben. Er wird sich wünschen, dass seine Frau und seine Kinder und alle sterben. Oh, liebe Brüder. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas öffnet, eine Tür öffnet, egal welche Tür, diese Tür führt dich zum Paradies. Selbst wenn du das ganze diesseitige Leben verlieren solltest, sei zufrieden damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Tür öffnet. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir alles gibt, alles an Geld, aber er schließt eine Tür der Barmherzigkeit, so solltest du wissen, dass es eine Prüfung und eine schwere Sache ist. Deswegen Geld kann dir ja nicht helfen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich hindert von seiner Barmherzigkeit. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bringt uns bei, wie wir damit umgehen sollen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns beigebracht, dass du Dua machen, dass du Gebetgebete machen sollst. Wenn dir etwas fehlt, dann mach Gebetgebete. Es kann sein, dass du an der Tür deines Nachbarn anklopfst. Obwohl du ihn brauchst, wird er dir die Tür nicht öffnen. Und es kann sein, dass du einen anderen Menschen fragst und dich erniedrigst und ihn darum bittest, dass er dir etwas gibt. Aber er wird dir nicht geben. Oder wird vielleicht sagen, ja, wenn Allah dir etwas geben. Aber es gibt einen einzigen, wenn du an seiner Tür stehst und ihn darum bittest, es ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du ihn darum bittest, er wird dir entweder sofort geben, oder er wird dir später geben, oder er wird dir erst am Tag der Auferstehung ergeben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, oder er bringt uns bei, Aber Jesus, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bitten, er wird uns die Rechtleitung und die Barmherzigkeit geben. In der Schlacht von Badr hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein Bittgebet gemacht. Die Armee war hinter ihm und er hat seine Hände hochgehoben und er hat gebetet. Und er hat Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, so lange darum gebeten, bis sein Gewand von seinen Schultern gefallen ist. Und die Gefährten sagten zu ihm, Allah wird dir geben, was er dir versprochen hat, aber O Gesandter Allah, streng dich nicht zu sehr an. Und während er gebetet hat, sagte er, oh Allah, gib uns den Sieg, den du uns versprochen hast. Er hat so lange Bittgebet gemacht, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm alle Türen geöffnet hat. Deswegen solltest du wissen, dass das Dua eine Tür des Guten ist. Deswegen solltest du wissen, dass das Dua, das Bittgebet, ein Schlüssel ist für Gutes. Und sei sicher, und du solltest Gewissheit haben, dass Allah dir deine Gebete und deine Bitten geben wird. Und sei sicher, dass er seine Tür niemals schließen wird. Und sei sicher, dass er dir geben wird, wenn du ihn gebeten hast. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn darum gebeten, dass er ihm den Sieg gibt, den er versprochen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diesen Sieg gegeben. Und Abu Bakr sagte zum Propheten, sag vorsichtig, und sagte Allah, streng dich nicht zu sehr an. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allahu Akbar, Jibril kommt mit tausend Engeln auf seinen Reittieren, um uns zu unterstützen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten daraufhin sofort eine frohe Botschaft gegeben. Sofort hat ihm die frohe Botschaft gesagt. Du solltest geduldig sein. Es kann sein, dass deine Frage schnell beantwortet wird. Es kann auch sein, dass es länger dauert. Josef, a.s., als er im Gefängnis war, Yusuf, a.s., war er 9 Jahre im Gefängnis. 9 Jahre und trotzdem war er geduldig. Und stell dir vor, nachdem er aus dem Gefängnis geworden ist, ist er zu einem Minister in Ägypten geworden. Wenn er so lange nicht im Gefängnis gewesen wäre, wäre es gar nicht dazu gekommen, dass er so eine hohe Stellung bekommen hätte. Das heißt, es war gut für ihn, dass er so lange gewesen ist. Und er hat auch Allah darum gebeten. Und nachdem der Bote des Königs von Ägypten zu ihm gekommen ist, den Traum zu interpretieren bis zum Ende der Geschichte. Das heißt, worum es hier in dieser Geschichte geht, ist, dass er geduldig gewesen ist. Das heißt, seine Unschuld wurde erst später bewiesen. Somit solltest du immer geduldig sein. Solltest geduldig sein, wenn es um die Antwort geht. Allah subhanahu wa ta'ala. Es kann schnell gehen, es kann aber auch langsamer gehen. Sei immer geduldig. Trotzdem solltest du immer die Tür Allah subhanahu wa ta'ala anklopfen. Solltest immer Allah subhanahu wa ta'ala um deine Wünsche bitten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allgebende. Aus diesem Grund solltest du wissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas gibt, und während du in einer Sünde bist, das heißt, du bist ein Sündiger und Allah gibt dir etwas, solltest du wissen, dass es eine Prüfung ist. Denn er gibt dir, obwohl du es nicht verdienst. Er gibt dir etwas, obwohl du es nicht verdienst. Deswegen solltest du wissen, dass es eine schwere Prüfung ist. Auf der anderen Seite solltest du wissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas nicht gibt, obwohl du es eigentlich verdienst, obwohl du ein guter Mensch bist, solltest du wissen, dass es eine Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala, eine Prüfung Allahs ist. Und solltest du wissen, dass es etwas Gutes für dich ist. Deswegen solltest du wissen auch, dass das Nichtgeben etwas Gutes für dich ist. Und deswegen solltest du wissen, dass wenn er dir etwas gibt, etwas Übles für dich sein. Es kann sein, dass er dich krank macht, nicht gesund. Sondern solltest du wissen, dass es eine Barmherzigkeit sein kann. Und somit ist es eine Gabe von Allah. Stell dir vor, jemand betet nicht und beschimpft die Gefährten, beschimpft die Sahaba und beschimpft vielleicht sogar Al-Azubillah den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und trotzdem gibt ihm Allah. Die Leute denken, Allah segnet ihn. Allah segnet ihn mit dem, was er ihm gegeben hat. Der Koran sagt hierzu, über ein bestimmtes Volk, nachdem sie vergessen haben und sich abgewendet haben von dem, was sie ihnen befohlen haben, in der ungefähren Bedeutung, haben sie ihnen alle Tore der geöffnet. Wir haben ihnen alles gegeben. Wir haben ihnen Geld gegeben und Reichtum und Gesundheit. Du willst Autos, du willst Mercedes, du bekommst sie. Du willst Geschäfte haben, du willst Erfolg im Geschäft. Wir haben ihnen alles gegeben, so heißt es im Koran. Gesellschaft und Wohlstand und hoher Lebensstandard und Feier und Moderne, alles haben sie ihnen gegeben. Und trotzdem sollten sie wissen, dass es eine gefährliche Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weiter geht es im Koran, bis sie glücklich und stolz sind über das, was wir ihnen gegeben haben. Davon werden wir sie plötzlich bestrafen und plötzlich nehmen. Und der Dank und Segen gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Gabe war eigentlich eine Katastrophe für diese Leute. Das Beste, was einem passieren kann, ist, dass Allah jemanden befreit vor einer ungerechten Persönlichkeit. Liebe Brüder, es ist ein großes und langes Thema. Worum es hier geht, ist, dass ich euch eine ganz bestimmte Botschaft rüberbringe. Wünsche dir nicht etwas, was vielleicht gut oder schlecht für dich sein kann. Sei nicht voreilig. Du kannst Dua machen und Allah um deine Wünsche bitten. Aber sei immer geduldig. Und sei immer sicher, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas gibt oder nicht gibt, dass es etwas Gutes für dich ist. Ibrahim ibn Adham ist einmal an einer Gemeinschaft von jungen Leuten vorbeigekommen und er hat gesehen, wie sie lachen. Er sagte zu ihm, warum lacht ihr? Sie sagten, wir machen Spaß. Wir machen Scherze und Spaß. Sie spielen beispielsweise Karten. Und sie wetten vielleicht mit Geld. Und sie beleidigen und beschimpfen sich gegenseitig. Und du hörst, wie beispielsweise jetzt in Ägypten, dann das auch beim Fußballspiel passiert. Und dann einer der jungen Männer ist wütend geworden, weil einer verloren hat. Daraufhin hat er ihn angefangen zu beschimpfen, hat seine Mutter und seinen Vater beschimpft. Deswegen, siehst du, er wird wütend für etwas, was ihm nicht weiterbringt. Es bringt ihm nicht weiter, ob er wütend geworden ist oder nicht. Das heißt, es gibt Leute, die verlieren ihre Religion und ihr diesseitiges Leben für ein Fußballspiel. Das zeigt die Dummheit mancher Menschen. Für Sachen, die unwichtig sind, für Sachen, die keinen Wert haben, verlieren manche Leute ihre Religion und ihr diesseitiges Leben. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir das Gehirn gegeben, damit du damit nachdenkst und es benutzt und den Weg Allah subhanahu wa ta'ala einschlägst und den Weg Allah subhanahu wa ta'ala nimmst. Ibn Qayyim hat ein Beispiel gemacht, ein schönes Beispiel. Er sagte, wenn der Mensch auf einem Esel in der Nacht reitet, er läuft lange Strecken mit seinem Esel und dann ist er runtergegangen, um sein Geschäft zu erledigen von diesem Esel. Dann ist dieser Esel weggelaufen. Nimmt einen anderen Weg, der Esel läuft von ihm weg und nimmt einen anderen Weg. Und trotzdem hat der Esel den Weg zurückgefunden zu ihm nach Hause. Worum es darum geht, ist, selbst ein Esel hat einen Kopf, mit dem er nachdenken kann. Allah subhanahu wa ta'ala hat Menschen Gold und Silber gegeben und Reichtum und Jungfrauen im Paradies. Deswegen sollst du dieses Leben im Paradies nicht mit dem diesseitigen Leben eintauschen. Jemand sollte das Paradies nicht mit dem diesseitigen Leben eintauschen. Und jemand, der so dumm ist und das diesseitige Leben mit dem Paradies eintauscht, der ist dümmer als ein Esel. Allah schreibt im Koran, sagt, sie sind wie Tiere, nein, sie sind noch schlimmer als Tiere. Jemand, der nicht erkennt, dass das Paradies das Richtige für ihn ist, ist dumm. Derjenige, der den Glauben geschmeckt und gekostet hat, ist derjenige, der mit Allah subhanahu wa ta'ala als Herrn zufrieden ist und mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam als Gesandter. Deswegen solltest du immer mit dem zufrieden sein, was Allah dir gegeben hat. Denn du solltest wissen, dass das diesjährige Leben und alles, was damit zusammenhängt, nicht besser ist als das Paradies. Stell dir vor, du machst ein Geschäft und du verlierst. Bist du dann unzufrieden in Sinne? Nein, sehr zufrieden. Und geh den Weg Allahs und du wirst zum Guten geführt werden. Die Eröffnung ist immer von Allah. Das ist für dich ein Beispiel, das solltest du verinnerlichen. Du solltest immer zufrieden sein mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dir etwas gegeben hat, sei nicht stolz. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas nicht gibt, sei nicht traurig. Du weißt nicht, wo das Gute ist und du weißt nicht, wo das Übel ist. Sei einfach nur zufrieden mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Aus diesem Grund, das Gute ist immer bei Allah. Das Gute ist immer bei Allah. Die Schlüssel des Guten sind nur bei Allah. Ich hoffe, meine Botschaft ist bei euch angekommen. Und wir bitten Allah darum, dass er uns das Gute eröffnet und uns das Gute gibt. Deswegen, das sage ich auch an die jungen Leute und an die jungen Schüler. Deswegen sollten die Schüler wissen, dass sie auch das Wissen nutzen sollen in diesem Land, denn bestimmte Sachen haben sie in ihren Ländern nicht. Du solltest wissen, dass das von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah dir Wissen gibt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Geld und etwas gibt, nutzt es aus, aber du solltest wissen, dass es ein Segen von Allah ist und du solltest dafür dankbar sein. Und du solltest immer um die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Und du solltest wissen, wenn du etwas nicht bekommst, wenn du nicht so erfolgreich bist, sei geduldig. Ibn al-Qayyim, wenn er mit etwas nicht klargekommen ist oder etwas nicht geklappt hat, ist er, wenn er nachgedacht hat und nicht weitergekommen ist, ist er in die Wüste gegangen und hat sein Gewicht auf den heißen Sand gelegt. Aus Demut gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen solltet ihr immer geduldig sein. Ja, manche Leute kaufen beispielsweise eine teure Sonnenbrille, die hunderte oder tausende von Euro kostet. Und ihr solltet wissen, dass dieses Geld für andere, es gibt Menschen, die hungern, denen er dieses Geld spenden kann. Er sollte auch dankbar sein für das, was Allah ihm gegeben hat. Und er sollte dieses Geld in gute Quellen investieren, wenn Allah ihm Geld gegeben hat. Und nicht verschwenderisch sein, denn Allah mag keine Verschwenderischen. Und wenn Allah uns gibt, sollten wir es nicht nur dafür ausgeben, nur für schöne Autos und schöne Kleidung. Denn du solltest es auch so nutzen, denn Allah hat dir gegeben, so nutzt du es auch aus, um anderen Menschen zu geben. Derjenige, der Gutes mit dem tut, was Allah ihm gegeben hat, dem werden wir den wahren und richtigen Weg rechtfertigen. Und wenn Allah dir gibt, und du gibst ebenfalls von dem, was Allah dir gegeben hat, solltest du wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch Segen und Baraka in deine Gabe macht. Dann wird er dir auch mehr geben. Die Hasana wird mal 10 genommen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Barmherzigkeit eröffnet. Und denjenigen, die zufrieden mit dem sind, was Allah ihnen gegeben hat. Alles Lob gebührt Allah. Wir danken ihm für den Islam. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Oh, meine lieben Brüder, ich bitte Allah darum, dass er euch segnet und eure Häuser und eure Familien und eure Frauen und eure Kinder. Und ich bitte ihn darum, dass er uns die Zufriedenheit gibt, dass er auch mit uns zufrieden ist. Ich habe hier viele Ansagen zu machen. Eine Schwester ist gestorben. Adnan ist gestorben. Die Frau von Abu Ahmed. Die Beerdigung wird in Kolumbien sein, direkt nach dem Freitagsgebet. Wer hingehen möchte, inshallah direkt nach dem Freitagsgebet. Ebenfalls eine andere. Ein Bruder heißt Abu Saqr. Er ist krank. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum. Sein Sohn sagt, dass er gerade im Sterben liegt. Bitten wir Allah darum, dass er ihn standhaft lässt und dass er ihm alles erleichtert. Eine weitere Botschaft oder eine weitere Ansage? Liebe Brüder, ich möchte euch sagen, dass wir an einem Tag eine Janaza, ein Beerdigungsgebet hier in dieser Moschee machen. Und als erstes, als wir diese Moschee eröffnet haben, haben wir uns selber versprochen, dass wir hier alles nach dem Gesetz und nach dem Gesetz des Islam aufmachen. Und selbst unser Konto in der Bank, keiner hat eine Vollmacht, keiner kann irgendwie Geld davon abheben, damit ihr wisst, dass wir alles nach dem Gesetz geht. Das ist ein Dank für Allah. Ich möchte euch nur mitteilen. Es wurde von uns damals gebeten, dass wir hier ein Beerdigungsgebet machen. Ich habe jetzt nicht richtig gehört, ehrlich gesagt. Damals wurde gesagt, dass der Scheich alles hier kontrollieren möchte und alles hier bestimmen möchte. Ich lehne diese Aussagen ab. Damals hat es Probleme gegeben. Denn Allah ist der Allvergebende. Aus diesem Grund, liebe Brüder, ich habe jetzt nicht richtig den Zusammenhang verstanden, worum es jetzt hier geht. Ehrlich gesagt. علي صار في دار السلام مسجدنا برضو اخواننا وحبايبنا المسلمين Also worum es hier geht, ist, dass vorher es verboten war, dass Beerdigungsgebete gemacht wurden. Und jetzt haben wir eine Genehmigung, das zu machen. Und damals wurde schlecht über den Scheich geredet und gesagt, der Scheich will hier verbieten und erlauben, wie er will. Und es wird abgelehnt. Und ich sagte, ihr könnt die Moschee hier öffnen, wenn jemand hier sein Beerdigungsempfängnis machen will, damit die Leute ihn besuchen hier. Er kann die ganze Moschee benutzen dafür. Wir haben kein Problem damit. Das ist nicht die Moschee von Sheikh Mansour, sondern es ist eure Moschee. Und ich habe hier nichts zu sagen, sondern es ist eure Moschee und ihr könnt auch entscheiden. Es ist ein Haus Allahs. Es ist eine Gemeinschaft und jeder, der sich irgendwie beschweren will, das kann das auch alles sagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Liebe zwischen uns machen und uns Zufriedenheit geben und uns die Gottesfurcht im Herzen geben. Denn Allah ist der Allmächtige, der Allah vergebe den Gläubigen und lass uns ins Paradies ein und vergebe uns und unseren Eltern. Ich bitte Allah um Vergebung für mich und für euch.